Speisekammer Nummer 12 sein. Wo muss man jetzt Speisekammer Nummer 12 finden? Ja, ja, sicherlich. Aber ich wäre auch schon zufrieden mit Speisekammer Nummer 10. Ah, hier ist die Speisekammer. Sogar Nummer 12. Genau. Ich nehme mir diese Wurst und auch dieses Brot. Gut, dass du deine Schaufel dabei hast. Ja. Ah, hier ist ja das Grab. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Das wird es sein. Gib mal her. Die Schaufel meine ich. So, jetzt buddeln wir hier mal so ein bisschen. Bitte, helf doch mal mit! Du bist mir ja ganz dreckig! So, ich bin fertig. Dann mache ich jetzt das Grab auf. Igitt. Das kann doch niemals Heini sein! Der ist doch noch gar kein Skelett! Wir haben uns wohl in der Grabnummer geirrt. Da hinten das Kitschige. Lass mal da hinten wandern. Die Schaufel. Du hast sie doch. So, ja. Also ich bin fertig. Na gut. Mach mal auf. Leer. Ja, das kann nicht sein. Da steht Heinrich Fetschen drauf. Ja, dann ist er wahrscheinlich irgendwo ausgeflogen. Heini! Heini! Heini, juhu! Erschreckt! Guter Witz, ne? Was hat er gehört? Ach, er ist in Ohnmacht gefallen! Oh je! Wen sucht ihr eigentlich hier? Sucht ihr einen Schatz? Wir haben Heinrich gesehen. Oh, ja, das ist natürlich Pech. Wir wollten ihn wieder lebendig machen. Na, das ist natürlich auch Pech. Mit diesem Stein, dich vom Planeten Banatko. Aber weißt du, wo er ist? Also, sie kann welchen Stein? Dir gebe ich sie nicht. Sowas. Die sind nur etwas für orthodox. Tja, ja. Ja, ich bin ja auch orthodox. Nein, du bist cool. Jetzt nicht mehr. Doch, cool. Nein. Na, meinetwegen. Lass sie doch von dir nicht aufschwatzen, Unterkau. Wo ist Heini? Der? Ja, also ich meine... Wir könnten ja vielleicht da so in der Nähe von Skandium suchen. Das sind doch nur Meere. Ja, da dürfte er ungefähr hingespült worden sein. Hingespült? Hingespült? Wie meinst du das, Loretto? Ich habe ihn einäschern lassen. Ist das schlimm? Einäschern? Ja. Einäschern? Ja. Du sagst nur ja. Hättest du ihn nicht einäschern lassen, könnten wir ihn jetzt zum Leben erwecken. Oh, so ein Pech. Ja, dir macht das nichts aus. Ich merke das. Doch, doch. Es ist sehr traurig, ja. Meine Rache wird fürchterlich sein, Doris. Ich sage dir, sowas machst du nicht nochmal. Ja, sowas machst du bestimmt nicht nochmal. Juhu. Ja, nee, das mache ich bestimmt nicht nochmal. Einmal reicht, dann ist er nicht weg. Schüsseln, doch. Doris! Ja! Man vergisst ganz, warum wir hier sind. Wir wollen uns schließlich alle trauen lassen. Nein, das nicht. Das haben wir bereits hinter uns. Wir wollen nur einen Erlaubnisschein dafür haben. Das brauchen wir ja auch nicht. Wir brauchen die Staatsbürgerschaft von Skand. Richtig, und deswegen müssen wir demnächst links abgeben. Elektrische Schlagverteiler? Moment! Du bist ja